Zum 75. Geburtstag von Genossin Kim Jong-il veranstalteten die Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes am 6. Februar auf dem Platz vor dem Triumphbogen einen Ball. Die Teilnehmerinnen tanzten voller Freude nach den Klängen der Lieder »Wie über die Wolken zum Heerführerstern« und »Die Sterne mit meiner Seele«.